Phantombomber der Bundeswehr im Dachstuhl meines Einfamilienhauses gelandet. Wäre es vielleicht möglich, dass die NATO bei ihren einseitigen Abrüstungsmaßnahmen die Zukunft woanders abstürzen lässt? Kein Problem! Heidi G. aus W. Immer wenn Sascha Hähn in der Schwarzwaldklinik auftritt, fängt unser Pudelrüde an zu onanieren. Kann man das nicht verbieten? Kein Problem! Berti S. aus W. Ich bin 16 Jahre alt, will mein Abitur mit 1 machen, bin dafür, dass sich Leistung wieder lohnt und finde es gut, dass viele Deutsche genau wie ich den Nobelpreis gewinnen wollen. Jetzt habe ich gehört, dass meine Rente nicht sicher ist. Kein Problem!